warum das Säugetier erfreulich ist. Das Säugetier hat 2 bis 4 gut mit Milch gefüllte Zitzen, die an Brust und Bäuchen sitzen, um die Jungen zu ernähren, welche anders hilflos wären. Blieb der Umstand rein privat, wäre dieses Jammerschad. Denn bei Ziegen, Schafen, Rindern nützt er nicht nur deren Kindern, also Zicklein, Kälbern, Lämmern. Nein, dem Menschen tat es dämmern, dass Milch ja nur der Anfang ist für jemand, der gern Pudding frisst. Oder Joghurt, Sahne, Butter oder als gourmetisches Futter. Brie und Harzer, Romadur, Santagur und Feta pur. Wenn das nur Geißkalb Lämmlein esse, wär doch Käse.